Erster viele Zöllner und Sünder kamen zu Jesus. Sie wollten ihn hören. Zweiter die Pharisäer und Schriftgelehrten waren böse. Sie sagten, Jesus redet mit Sündern und isst mit ihnen. Dritter Jesus erzählte ihnen eine Geschichte. Vierter Jesus sagte, ein Mann hat 100 Schafe. Wenn er ein Schaf verliert, lässt er die 99 Schafe allein. Er sucht das eine Schaf, bis er es findet. Fünfter, wenn er das Schaf findet, ist er sehr froh. Er legt es auf seine Schultern. Sechster, er geht nach Hause. Er ruft seine Freunde und Nachbarn. Er sagt, freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf gefunden. Siebter, ich sage euch, im Himmel ist große Freude, wenn ein Sünder seine Fehler einsieht. Diese Freude ist größer als über 99 gute Menschen, die ihre Fehler nicht einsehen müssen. Achter, oder eine Frau hat 10 Geldstücke. Wenn sie ein Geldstück verliert, macht sie ein Licht an. Sie sucht im ganzen Haus, bis sie es findet. Neunter, wenn sie das Geldstück findet, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen. Sie sagt, freut euch mit mir. Ich habe mein Geldstück gefunden. Zehnter, ich sage euch, die Engel Gottes freuen sich sehr über jeden Sünder, der seine Fehler einsieht. Elfter, Jesus sagte, ein Mann hatte 2 Söhne. Zwölfter, der jüngere Sohn sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Teil vom Erbe. Der Vater teilte das Geld auf. Dreizehnter, ein paar Tage später verkaufte der jüngere Sohn alles. Er ging in ein anderes Land. Dort gab er sein Geld für dumme Sachen aus. Vierzehnter, er hatte kein Geld mehr. Es gab eine große Hungersnot in dem Land. Er hatte nichts zu essen. Fünfzehnter, er ging zu einem Mann, der dort wohnte. Der Mann schickte ihn auf seine Felder, um Schweine zu hüten. Sechzehnter, er wollte die Schoten essen, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab sie ihm. Siebzehnter, er dachte nach und sagte, die Arbeiter meines Vaters haben genug zu essen. Aber ich sterbe hier vor Hunger. Achtzehnter, ich gehe zu meinem Vater. Ich sage zu ihm, Vater, ich war nicht gut zu Gott und zu dir. Neunzehnter, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Lass mich wie einen Arbeiter bei dir arbeiten. Zwanzigster, er ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn von Weitem. Er hatte Mitleid mit ihm. Er lief zu ihm, umarmte ihn und küsste ihn. Einundzwanzigster, der Sohn sagte, Vater, ich war nicht gut zu Gott und zu dir. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. 22. Der Vater sagte zu seinen Dienern, holt schnell die beste Kleidung und zieht sie ihm an. Gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. 23. Holt das beste Kalb und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. 24. Denn mein Sohn war wie tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, aber jetzt ist er gefunden. Und sie begannen zu feiern. 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er nach Hause kam, hörte er Musik und Tanz. 26. Er rief einen Diener und fragte, was los sei. 27. Der Diener sagte, dein Bruder ist zurück. Dein Vater hat das beste Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. 28. Der ältere Sohn war wütend und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete mit ihm. 29. Der Sohn sagte zum Vater, ich diene dir schon so viele Jahre. Ich habe immer getan, was du gesagt hast. Aber du hast mir nie ein Tier gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. 30. Aber dein Sohn, der dein Geld verschwendet hat, für ihn hast du das beste Kalb geschlachtet. 31. Der Vater sagte, mein Kind, du bist immer bei mir. Alles, was ich habe, gehört dir. 32. Wir müssen feiern und uns freuen. Denn dein Bruder war wie tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, aber jetzt ist er gefunden.